Der Maastricht-Vertrag. Die deutsche Position in den Verhandlungen zum Maastricht-Vertrag war bestimmt von drei großen Befürchtungen. Erstens, die Europäische Notenbank könne nicht in gleicher Weise der Preisstabilität verpflichtet sein wie die Bundesbank. Zweitens, eine unsolide Haushaltswirtschaft einzelner Mitgliedstaaten könne die Stabilität der gemeinsamen Währung gefährden. Drittens, die deutschen Staatsfinanzen könnten in Haftung genommen werden für die Staatsschulden und Defizite anderer Mitgliedsländer. Gegen alle drei Befürchtungen traf der Vertrag Vorkehrungen, die zumindest formal wirksam waren.